Aber ja. Ja, wunderbar. Ich sehe schon zwei Aufzeichnungen laufen. Damit kann ich mir die Frage sparen. Ich begrüße alle Bundesvorstände und Zuhörer zur Bundesvorstandssitzung am 19. Oktober. Wir können direkt reingehen und ich übergebe das Wort, da Seko sich ja für heute bereits entschuldigt hat, der Hackordnung gemäß erstmal direkt an Carsten. Was hast du denn so getrieben die letzte Woche? Nüscht, ich hatte Urlaub. Schönen guten Abend nochmal alle. Den habe ich auch genossen. Und heute ist mein letzter Urlaubstag. Morgen muss ich wieder hin. Von daher habe ich mich ein bisschen im OTS rumgetrieben, aber ansonsten alle in Grenzen. Okay, dann schauen wir mal, wer ist denn noch da, den ich fragen kann? Hermi. Mein Wochenende war grandios, spektakulär und voller Erlebnisse. Leider nichts mit Piraten, sondern ich habe frei gehabt. Sag mal, das ist doch heute irgendwie so ein, ist das so ein neuer Hipster-Trend jetzt? Frei haben für Bundesvorstände? Wir hatten das genehmigt. Ja, gut. Ich mach dann gleich mal weiter, weil ich hatte auch ein paar Tage frei. Also in der IT läuft es halt ein bisschen auf Sparflamme, weil auch urlaubsmäßig und so weiter, aber das wird dann nächste Woche wieder losgehen. Ich bin erschüttert. Astrid. Ja, ich habe meinen Orga-Kram gemacht. Das Themenbeauftragten-Treffen steht dann jetzt, Gott sei Dank, endlich. Und dann kommt als nächstes dann die Antragskommission. Und dann werden wir dann auch den Antrag fertig machen für den Bundesparteitag 16.1. Das sind so die Sachen, die waren und werden. Viel mehr habe ich auch nicht. Okay, und last not least, der Mark. Ja, ich konnte mich leider auch wenig um Piratenkram kümmern. Ich habe mich ein paar Tage im Krankenhaus verballustiert und deswegen auch keine Chance gehabt, hier irgendwie große Sprünge zu erzielen. Oje, ich hoffe, es ist wieder alles in Ordnung. Ja, bitte schon wieder. Das freut mich sehr zu hören. Gut, dann glaube ich, können wir direkt einsteigen und dann schauen wir doch mal, was wir alles haben. Ja, wir haben erstmal bezüglich VDS eine Frage. Wie fördern wir die ganze Sache? Also bezieht sich auf die Klage, denke ich, von Patrick Breyer, Digital Courage und Starostik. Wie fördern wir jetzt die Sache, dass noch mehr Augen auf den Sachverhalt gerichtet sind und Patrick Breyer sich nicht über mangelnde Unterstützung beklagen kann? Also anders formuliert, was machen wir jetzt als Partei, weil wegen VDS und so? Also da kann ich was dazu sagen. Ich habe tatsächlich heute mit Patrick Breyer gesprochen in dieser Angelegenheit. Wir planen da gerade eine größere Aktion zum Thema VDS, über die ich jetzt im Moment noch nicht allzu viel verraten will, weil also bevor das Wildschwein erlegt ist, möchte ich die Haut dann nicht unbedingt verkaufen. Wir werden aber irgendwas tun, was ein bisschen Aufsehen generiert. Und ich hoffe, das kann nächste Woche starten, spätestens zum 1. November. Das freut mich sehr zu hören. Ansonsten mal wieder mein übliches Sprüchlein. Ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der hier am Mikro aufkreuzt. Ansonsten mache ich das mit dem aus dem Pad vorlesen. Nächste Frage. Ich nehme mal an, die Frage ist schon mit Patrick Brey gesprochen und Hilfe angeboten, hat sich damit etwas von selbst erledigt. Wir können damit weitergehen zu, was ist denn aus der Stopp VDS-Petition, also bezüglich dieses 100.000 Unterschriften gegen die VDS geworden? Ja, da bräuchte man wahrscheinlich jetzt tatsächlich den Sekor. Ich habe im Moment keinen aktuellen Stand, kann von daher nicht sagen, wie das da aktuell ausschaut. Aber ich denke mal, das könnten wir nachreichen. Also, ich glaube, zu der Aktion wurde eine Pressemitteilung draus gemacht und die Unterschriften wurden doch an irgendwelche Bundestagsmitglieder geschickt. Kann das sein? Ich habe überhaupt keine Ahnung, war nicht involviert bei dieser Aktion. Ja, mir war auch so, als hätte es da letztens eine Pressemitteilung gegeben, ja. Aber näheres, wie weiß dann der Segor. Okay, Thomas, du bist am Mikro. Ich erteile dir freudig das Wort. Ja, herzlichen Dank und einen netten guten Abend in die Runde. Hallo, lieber Bundesvorstand. Hallo, Thomas. Auch bei mir geht es um VDS. es lief ja so eine Art Spendenaufruf indirekt, zumindest über Twitter. Verschiedene Leute haben gesagt, dass sie gerne spenden möchten. Und von daher die Frage an mich, zu welchem Zeitpunkt soll das geschehen, unter welchem Verwendungszweck und auf welches Konto, wenn man tatsächlich was spenden möchte. Denn so wie ich das sehe, entstehen ja eigentlich erst wirkliche Kosten, wenn eine Klage verloren geht, beziehungsweise für seinen eigenen Anwalt muss man natürlich in Vorkasse gehen, aber das bekommt man ja gegebenenfalls dann auch wieder. Okay, dazu würde ich gerne klarstellen, dass wir als Piratenpartei Deutschland nicht an dieser Klage beteiligt sind, sondern lediglich Patrick Breyer in seiner Funktion als Mandatsträger. Das heißt, Spenden an die Partei zu einer VDS-Klage sind mit diesem Verwendungszweck hinreichend sinnfrei. Wie ich aber schon sagte, werden wir ab dem 1.11. hoffentlich eine größere Aktion starten, in deren Rahmen es auch eine Spendenkampagne geben wird. Und das wird dann zu gegebener Zeit veröffentlicht. Okay, jetzt hast du mich ein wenig schockiert, Hermi. Ich dachte, die Piratenpartei klagt tatsächlich selbst und hängt sich halt nicht nur an eine andere Klage an, beziehungsweise lässt nicht nur einen einzelnen Vertreter klagen. So habe ich jedenfalls die Verlautbarung auf der Piratenparteiseite verstanden. Es tut mir leid, dass ich dich schockiert habe. Das war nicht meine Absicht. Ich meine, vielleicht ist mir auch was entgangen, weil auch dieser Bereich irgendwas mit Rechts- und Öffentlichkeitsarbeit nicht unbedingt in die Aufgaben des Gensex fällt. Aber ich habe, wie gesagt, mit dem Patrick Breyer heute gesprochen und er hat es mir so dargestellt. Okay, gut, das hat natürlich dann auch Folgen für meine nächste Frage. Da ich nun davon ausgegangen war, dass es eine Klage der Piratenpartei an sich geben wird, es war ja absehbar, wie die Entscheidung im Bundestag ausfallen wird. Und da hat es mich halt ein wenig gewundert, dass dann die Verlautbarung der Piratenpartei, wir klagen, was nun auch offensichtlich nicht so ist, wie es von mir zumindest verstanden wurde, erst in der Nacht nach der Bundestagsentscheidung tatsächlich auf die Website kam. Inwieweit es pressetechnisch vorher versandt worden ist, weiß ich nicht, aber es war zumindest nicht in der Erstberichterstattung mit drin. Vielleicht war das ja offensichtlich auch gar nicht die Absicht. Aber wenn man jetzt in Zukunft irgendwelche Sachen hat, von denen man weiß, wie die Entscheidung im Bundestag sicherlich ausfallen wird. Ist es da irgendwie sicherzustellen, dass man dann auch eine Stellungnahme abgibt, die in der Erstberichterstattung dann berücksichtigt sein wird? Also nun hier in dem konkreten Fall Grüne und FDP haben das ja zumindest geschafft, in der Erstberichterstattung dann auch tatsächlich genannt zu werden als Klagende. Also da kann ich direkt was zu sagen. Wir haben das auch vorher schon in einer anderen Pressemitteilung veröffentlicht. Wir haben diese eine, die du angesprochen hast, nochmal nachgeschoben und die hat zu einem Artikel in der Süddeutschen in der Wochenendausgabe geführt. Also wir haben das vorher schon besprochen und wir haben es vorher auch in einer Pressemitteilung rausgegeben. Die ist nicht aufgenommen worden, wie du siehst, nur in Teilen. Also sie ist nicht als komplette Pressemitteilung irgendwo erschienen. Und ergänzend möchte ich mal kurz die Gegenfrage stellen. Thomas, ist dir ungefähr bekannt, wie viele Angestellte die Grünen und die FDP nur für den Pressebereich haben? Und ist dir bekannt, wie viele Angestellte wir haben? Also ich meine, das ist natürlich ein hehres Ziel, immer perfekt vorbereitet in jede tagespolitische aktuelle Situation hineinzuschlittern und immer sofort eine Reaktion auf Lager zu haben. Aber das gestaltet sich halt im Tagesgeschäft tatsächlich schwierig, wenn du niemanden hast, der den ganzen Tag irgendwie Gewehr bei Fuß steht und irgendwie nur PMs schreibt und was auch immer. Wir haben den Anspruch, mit allen anderen etablierten Parteien in irgendeiner Form mitzuhalten, mit dem Budget einer 2%-Partei. Wenn man sich unseren Pressespiegel anschaut, sind wir relativ gut aufgenommen worden in der Woche mit diesen Themen. Okay, tut mir leid, wenn ich das jetzt so dargestellt habe, dass irgendwie die Öffentlichkeitsarbeit irgendwie hinterherhängt. Also ich wollte eure Leistung nicht schmälern. Im Gegensatz, ich habe großen Respekt für euch, dass ihr da ständig so oft zack seid. Aber ja, es gibt halt doch einen Unterschied zwischen einem Haufen professioneller Angestellter und ein paar Leuten, die das ehrenamtlich machen. Ich habe das nicht als Kritik aufgefasst. Das ist ja nicht gut. Da ich angesprochen war, ja, mir ist die Personalsituation zumindest bei uns bekannt. Wie sie in den anderen Parteien aussieht, weiß ich natürlich nicht, aber ich schätze, sie wird wesentlich besser sein. Nichtsdestotrotz, mir ging es ja explizit um solche Sachen, bei denen absehbar ist, wie tatsächlich die Entscheidung, wo auch immer dann ausfallen wird, vorzugsweise im Bundestag oder Bundesrat, die Tagesordnungen sind öffentlich. Gerne gebe ich auch entsprechende Hinweise auf Abstimmungen, wenn das gewünscht wird. Und wenn es nun gerade den Kernthemenbereich betrifft, der ja gepusht werden soll, dann halte ich es doch für ausgesprochen sinnvoll, meinetwegen auch gerne zwei- oder dreimal mit vielleicht anderen Leuten, die dann was dazu sagen, was rauszuschicken, aber zumindest sicherzustellen, dass man die Chance hat, in eine Erstberichterstattung zu kommen. Wenn das hier jetzt im Vorfeld schon geschehen ist, dann ist es schön. Aber da stellt sich dann auch die Frage, warum es halt die Grünen und die FDP geschafft haben, dann auch in der breiten Öffentlichkeit aufzutauchen und ich das eigentlich von der Piratenpartei nicht so wirklich wahrgenommen habe. Das mag auch daran liegen, dass ich nicht alles lese. Aber damit soll das Thema jetzt auch eigentlich gut sein. Meinetwegen kann Geoffrey weitermachen. Ja, dann mache ich das doch gleich und gebe, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, Leaker-Dealer, ist es noch zum Thema? Und dann würde ich dich kurz vorziehen. Ja. Dann sag noch kurz was. Ja, vielen Dank fürs Angebot, Thomas. Nehmen wir gerne auf. Bist du, glaube ich, nicht schon in unserem Verteiler oder in dem Pad? Wenn nicht, dann komm doch bitte rein. Die Hinweise auf solche Themen brauchen wir und platziere sie doch einfach punktgenau bei uns. Das andere, ja, wir sind nicht Bundestagspartei, noch nicht. und insofern geht immer die Berichterstattung davon aus und auch wenn es um Podien und deren Besetzung geht, zuerst die im Bundestag vertretenen Parteien, so ist der offizielle Sprachgebrauch, zu berücksichtigen und dann irgendwann mal die 1 oder 2% Parteien. Ja, und ich glaube, die FDP, die profitiert ein bisschen davon, 50 Jahre da drin gewesen zu sein. Genau. Schick mir gerne das Pad nochmal per DM oder ähnlichem, weil nein, da bin ich noch nicht drin. Alles klar, dann gebe ich weiter an den Christoph Grüner. Ja, hallo. Ich bin jetzt auch etwas verwirrt. Die vorherigen Bufos, oder von vorherigen Bufos weiß ich, die hatten immer Teams im Hintergrund arbeiten. Es gab zum Beispiel dieses Team PolGF, dessen Sitzung jetzt mittlerweile etwas anderes geworden ist. Es gab aber auch von anderen Bufo-Mitgliedern Teams, die im Hintergrund mitgearbeitet haben. Habt ihr sowas nett? Steht ihr da alleine da oder habe ich das jetzt einfach nur falsch verstanden? Also wie kommst du auf die Idee, dass wir keine Leute im Hintergrund haben? Nur die Leute, die im Hintergrund arbeiten, die gehen in der Regel auch ihrem Broterwerb für 8 Stunden mindestens am Tag nach. Und dann bekommt man das nicht mit, dass eine Abstimmung zur Vorratsdatenspeicherung ansteht und dass man dazu was machen könnte? Christoph, mitbekommen haben wir es alle und es war ja, das hat Time Codex ja eben auch gesagt, es ist sehr wohl eine Pressemeldung zur rechten Zeit rausgegangen, die, wie Thomas erwähnt hatte, war ja die, die nachgeschoben war. Ne? Also von daher, ja, es ist rechtzeitig wahrgenommen worden, ja, es ist auch rechtzeitig was rausgegangen, es ist halt von der Presse nicht aufgenommen worden. Und im Zweifelsfall freut sich das Team der Öffentlichkeitsarbeit natürlich immer über konstruktive Mitarbeit. Und es gibt auch einige andere Geschäftsbereiche, die jede Menge Verstärkung gebrauchen könnten. Okay. Gut, dann weiter geht's. Ich gucke mal kurz, wir haben jetzt einige Fragen abgearbeitet aus dem Pad. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir sind bei Zeile 15. Zeile 19. Oh. Zeile 15 hatten wir bereits abgearbeitet. Ich gucke es nur, also Moment, wir machen mal kurz mit Zeile 24 weiter. Slash, du hast gesagt, du könntest was dazu sagen. Dann würde ich das nämlich kurz an dich übergeben und ich gucke mal kurz, weil ich mir gerade nicht sicher bin, weil einer von diesen Blöcken oben, glaube ich, neu ist. Okay, dann mache ich das mal. Ich setze mal voraus, dass mittlerweile bekannt ist, was es mit dieser Freiheitsserver-Initiative auf sich hat. Falls nicht, Zeile 25 ist ein Link, einfach lesen, dann ist man da im Bilde. Und ja, die Frage, die jetzt im Mittelpunkt steht, ist, was draus geworden ist. Die beiden Stellenausschreibungen, die sind abgeschlossen, die Fristen sind vor einigen Tagen abgelaufen. Gewünscht waren ja, dass pro Team 4 Bewerber da sind und macht also nach Adam Riese 8. Wie viele sind gekommen? 5. Und bei diesen 5 interessiert die Aufschlüsselung und das sieht so aus, dass 4 Bewerbungen für das Tech-Team eingegangen sind, womit das Tech-Team wie gewünscht am Reißbrett vollständig ist und es ist hingegen nur eine Bewerbung für das Webseitenteam eingegangen. Falls hier also Leute sind, die irgendwie ja, Webdesign machen können oder eine Internetseite aufsetzen können, ihr seid herzlich eingeladen, noch hinzuzustoßen und sprecht mich einfach an, sei es nun Twitter oder E-Mail-Adresse dazu. Und ansonsten ist nämlich als Notfallplan vorgesehen, dass wir uns der AG Fundraising zuwenden, weil das, was die so bislang gemacht hat seit ihrem Bestehen, eigentlich genau das ist, was das Webseitenteam macht. Und in Anbetracht dessen, dass unsere Ressourcen beim Webseitenteam etwas kleiner ausfallen als gewünscht, ist damit auch da absehbar, dass wir da kleinere Brötchen backen. Das heißt ganz konkret, man hätte mit viel Ressourcen die Sache etwas großspuriger aufziehen können, Seitenlaunch, aber das machen wir nicht. Wir machen die Minimalausgabe, das heißt, eine Internetseite wird aufgesetzt und die ist erstmal maßgeschneidert für den, ja, für Deutschland. Und was jetzt folgt und noch nicht getätigt wurde, ist, dass ich mit den einzelnen Bewerbern Kontakt aufnehme und dann mich mit ihnen austausche und verständige, dass wir uns im Mumble treffen als Team und dann da gucken, wie wir weiterverfahren. Wie weiterverfahren wird, das ist eigentlich schon geplant, aber dennoch ist dann natürlich Austausch erforderlich. Und falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann nur zu. Ja, Fragen zur Freiheitsserver-Initiative? Thomas, ganz kurz eine gehabt. Im Mumble-Chat, warum verlängert man nicht erstmal die Ausschreibung? Im Pet-Chat meine ich. Gute Frage, wäre eine Option. Mich würde interessieren, ob andere das am sinnvollsten erachten. Was ich stattdessen in Aussicht gestellt habe, ist ja ausgesprochen. Ja, hier Machen die kann man das. Ausschreibung, sorry, die Ausschreibungen sind ja nicht weg, die sind ja noch vorhanden. Sie sind im Moment nur offline. Also wenn der Bedarf besteht, lassen Sie sich auch ruckzuck wieder online schalten. Wenn das so Soll ich? ist, für Webseitenteam 2 Wochen Verlängerung, das wäre, glaube ich, ganz gut dann. Okay. Ich mach's noch. Wunderbar. Hier wird weitere Fragen. Scheint nicht der Fall zu sein. So, ich bin jetzt im Pad auch wieder aktuell. Es geht weiter in Zeile 19, Zeile 16, 17, 18 hatten wir bereits beantwortet. Ja, Thema Asylrechtsverschärfung. Was können wir über Pressemitteilungen hinausgehen, Initiativ Sinnvolles zum Thema tun? Gib die Frage Ja. einfach mal an die Basis weiter. Okay, pass doch mal. Oder auch nicht. Ja, Basis, was sagt ihr denn dazu? Michael. Ja, so wirklich Basis bin ich ja nicht, aber Vorstand halt auch nicht. Meiner Meinung nach müsste man im Moment Antworten liefern. Also nicht nur Forderungen à la wir schaffen das, was schon einmal die halbe Miete ist, das ja, sondern Konzepte entwickeln, wie schaffen wir das? Insbesondere, also im Moment ist es ja noch nicht einmal zufriedenstellend, wie im Moment die Geflüchteten untergebracht werden. Nach allem, was man prognostizieren kann, werden es aber mehr und nicht weniger. Das heißt, wir haben ein Problem, das am Wachsen ist, und von daher sollten wir einfach Konzepte vorstellen, wie man das irgendwo logistisch abwickeln könnte. Das klingt jetzt sehr technokratisch. Sorry, es geht natürlich immer um Menschen, aber in dieser Menge sind Menschen dann halt auch irgendwo eine logistische Herausforderung. Wir wollen A, dass möglichst viele hier auch in Deutschland aufgenommen werden können, und B, dass die auch gut aufgenommen werden können, wissen aber natürlich auch, dass der Staat nicht auf die Schnelle, schon gar nicht mehr vor diesem Winter, irgendwie entsprechende Häuser bauen kann. Ich habe jetzt euch hier mal, also das heißt dem Bundesvorstand Astrid müsst schon gelesen haben, mal einen Vorschlag gemacht bezüglich, ich nannte das Familienaufnahme, also an die Bevölkerung herantreten, mit der Bitte einfach in den Privatwohnungen Menschen aufzunehmen, um einfach den Wohnungsbestand, den wir hier haben, etwas dichter zu belegen und darüber auf die Schnelle Kapazitäten zu schaffen, weil wenn man schaut, wie schnell man zusätzlichen Wohnraum schaffen kann, dann ist wohl klar, dass es vor dem nächsten Winter nur mit einer Bestandslösung gehen können wird. Okay, ich danke dir sehr. Bufo, willst du was dazu sagen? Falls nein, gebe ich gleich weiter an Thomas dann. Thomas. Thomas, du gurgelst. Thomas ist unter Wasser. Von dir kommt gerade überhaupt nichts an, Thomas. Dem ist wohl die Ime zu hoch gestiegen. Nee, bestimmt nicht. Ja, das klang aber so. Ja, jetzt aber. Okay. Also wir haben doch eine sehr umtriebige Themenbeauftragte für Asylmigration. Das wäre doch genau deren Themenbereich. Vielleicht gibt es da ja tatsächlich schon was. Das nur mal so als Hinweis. Also ich nehme jetzt mal an, eher als Hinweis an den Fragesteller, also an den Bufo, oder? Genau, oder auch das zu nutzen für eine Kontaktaufnahme. Ja, dann habe ich dich richtig verstanden. Wunderbar, dann gebe ich gleich weiter an den Christian. Ja, morgen ist auf Sylt eine Veranstaltung zum Thema private Unterbringung von Flüchtlingen. Der Innenminister wird kommen, Grußwort halten. Der CDU-Abgeordnete Martin Patzelt wird berichten. Zwei von unseren Flüchtlingen werden berichten. Und der Integrationsbeauftragte des Kreises Nordfriesland und jemand vom Flüchtlingsrat werden bestimmte Aspekte beleuchten. Ich habe den Link zur Veranstaltung in Chat gepackt. Wir werden es streamen morgen. Das ist also eine Veranstaltung über Flüchtlingshilfe. Wir sind da als Piraten nur Dienstleister, indem wir das Ganze streamen und verbreiten. Könnt ihr ja mal zu einladen. Das ist ein sehr guter Punkt. Dann sollten wir mal dazu einladen. Zwinker, zwinker in Richtung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, dann gucken wir mal. Jetzt habe ich gerade niemanden mehr am Mikro. Ich guck mal zur nächsten Frage. Seite 34 ist das bei mir. Wie weit sind die Budgetpläne vom Bund, die der Schatzmeisterclub eingefordert hat? Jetzt haben wir heute wieder keinen Schatzmeister da, ne? Ja, ich glaube, keiner von uns hat einen gesamten Überblick. Also ich kann für meine Bereiche sagen, Mitgliederverwaltung Budget ist bereits eingereicht und Budget P-Shop ist heute fertiggestellt und das Budget für die Verwaltung / Sage Software wird heute im Laufe des Abends auch fertiggestellt sein. Ja, zum Bereich IT gibt es zu sagen, dass es da gerade aktuell noch nicht viel zu sagen gibt, weil es müssen jetzt zunächst einmal ein paar Weichen gestellt werden. Das werde ich zusammen mit den Beauftragten des SM-Clubs diese Woche, ich hoffe diese Woche oder Anfang nächster Woche machen, weil wir müssen jetzt schauen, was wollen wir eigentlich und danach richtet sich dann das Budget. Okay, dann habe ich den Liga-Dealer am Mikro. Ja, direkt dazu, für die Bundes-PR müsste zeit- und fristgerecht auch das Budget vorgelegt worden sein. Danke. Das ist richtig. Okay, dann gucken wir mal. Hier ist eine Frage in Zeile 36, die ich jetzt wirklich mal komplett vorlesen möchte, weil ich finde, dass man sie komplett gehört haben muss, um sie zu beantworten. Oder zu verstehen. Wir kümmern uns stark parallel um verschiedene Themen in verschiedenen AGs auf Landes- und Bundesebene etc. Was fehlt, ist das Ganze mal zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen, wo dann Internet of Things, Big Data, VDS, Asyl, BGE etc. zusammenlaufen zu einem Gesellschaftsbild. Derzeitiger Stand, technologische Trends, Chancen und Risiken, gesellschaftliches Wunschbild aus piratiger Sicht. Keine andere Partei wird das hinkriegen, wenn dann wir. Nur, wie kann man einen Rahmen für so eine Diskussion schaffen? Das geht über AG-Grenzen hinweg und ich kenne niemanden, der das organisiert. Könnte. Bufo zu Hilfe. Macht das normalerweise nicht die Coco? Also an sich macht die Coco das auch so übergreifend. Insofern muss ich halt den Fragesteller auch mal fragen, inwieweit er sich einbringen möchte, wo seine Probleme sind, sich einzubringen, wie er sich denn so einen Rahmen in etwa vorstellt. Man kann das durchaus durchdiskutieren. Ich würde mal sagen, dass das kann man dann mit der Coco durchreden. Alternativ, da kann ich vielleicht auch selber noch was dazu sagen, plane ich im Moment ja eine Möglichkeit oder eine Runde, in der man in der Lage ist, thematische Politik in Diskussion weiterzuführen. Aber das ist eine Sache, wer da genaueres wissen möchte, der sollte morgen ins Team Polgif kommen, da werde ich da mehr dazu sagen, da möchte ich jetzt halt gerade keine Screentime stehlen, auch weil ich es gerade nicht komplett parat habe. Christoph? Ja, Frage. Gibt's Planungen für den nächsten BPT, dass wir da möglicherweise ein paar Gastredner da haben von möglicherweise der ein oder anderen NGO, die in ähnlichen Gebieten unterwegs ist wie wir, damit wir da mal Verknüpfungen wieder aufleben lassen können, wo es vielleicht eingeschlafen ist oder auch so auf die Leute zugehen und sagen, hey, wäre schön, von euch da mal was zu hören. Und derzeit noch nicht für Vorschläge, bin ich sehr offen. Okay. Okay, dann gerade niemand am Mikro. Ich finde das übrigens sehr toll. Wir haben heute eine große thematische Breite an Fragen, sehr viele Fragen am Mikro. Ich finde das als Moderator gerade sehr schön. Das macht heute richtig Spaß. Gucken wir weiter. Wir haben genügend Programm- und Positionspapiere erarbeitet und im Liquid Feedback verabschiedet zu Themen, die heute noch aktuell sind. Um darauf zugreifen zu können, brauchen wir Zugang zur Read-Only-Version. Darüber hinaus sollte es ohnehin als Archiv zur Verfügung stehen. Wann wird es freigeschaltet? Also ich nehme an, dass S das Read-Only-Liquid-Feedback ist. Zeile 38 ist die Frage. Antwort ist beim Bufo, denke ich. Ja, das Liquid Feedback. Wir planen in der IT eigentlich die entgegengesetzte Richtung, weil wir müssen etwas sparen und da ist auch der Liquid Feedback Server, der nicht mehr genutzt wird, im Gespräch. Ja, aber dann mach doch darüber ein Curl oder ein Wget oder so. Ja, das ist noch nicht alles spruchreif, was damit passieren soll. Allerdings Also wir haben aktuell andere Themen zu verarbeiten, wie zum Beispiel das Budget und SM-Club und der ganze Kram. Also zurzeit läuft, was den Liquid Feedback Server betrifft, nichts. Weder die Abschaltung noch die Weiterführung. Das heißt, da wird es aber bis Jahresende noch Bewegung geben. Also wenn sich auf Berlin bezieht, der war doch eigentlich Roland der Beauftragte, Betonung liegt auch wahr. Und nach dem Landesparteitag hat er die ja aus Gründen wieder zurückgegeben. Ja, das ist richtig. Es gibt aktuell keinen Beauftragten, es gibt aktuell keinen Server, der laufen würde. Wir müssen jetzt einfach diskutieren, was machen wir mit dem Datenbestand. Also mein Gusto wäre zu sagen, man pumpt das irgendwo hin zum Einsehen, aber wir wollen eigentlich nicht einen extra Server dafür laufen lassen, der uns wieder Kosten ans Bein bindet. Ja, deswegen ja der Vorschlag, man könnte da halt WGET drüber laufen lassen und das als statisches HTML auf irgendeinen Server draufstellen, das verbraucht dann nicht viel Ressourcen, also. Ja, sowas in der Art, genau. Ja. Also wenn sich jemand findet, der uns da zur Seite steht und das mitmacht, wären wir auch sehr dankbar. Bist du jetzt abgebrochen, Christoph, oder bist du fertig? Was war zuletzt zu hören? Dankbar? Dann war es richtig. Irgendwas mit dankbar. Ja, also nochmal, wir wären sehr, sehr dankbar, wenn es jemanden gäbe, der, sag ich mal, diesen Dump vom Liquid Feedback irgendwie in die Hände nimmt und sagt, okay, ich mache da jetzt was und pumpt die Daten auf irgendeinen öffentlichen Server, der jetzt nicht unter der Ägide der Piratenpartei stehen muss und als HTML, als sonst irgendetwas. Alles klar, wunderbar. So, Frage in Zeile 43, überspringe ich in meiner Funktion als Moderator. Zeile 45, was meint Christoph mit Weichenstellen in der IT? Ja, Weichenstellen in der IT heißt Geld sparen. Das ist ganz einfach. Uns geht es nicht mehr so wie noch vor 2 Jahren, dass wir Geld im Überfluss hatten wir es nie. Aber wir müssen jetzt schauen, aufgrund der aktuellen Gegebenheiten, dass wir sparen. Und das betrifft vor allen Dingen die IT. Okay, gut. Utze, du bist nur am Mikro. Gibt es noch eine Frage von dir? Nee, ich habe nur vergessen, runterzugehen. Guti, guti. Jetzt gucken wir mal weiter. Was haben wir denn noch alles? Wir haben gleich nochmal einen Werbeblock. Gibt es ansonsten noch was von Seiten der Zuhörer? Wirkungstreffer. Ja, guten Abend. Ich kann Vollzug melden hier aus dem schönen Kerpen im schönen Nordrhein-Westfalen. Wir haben eben unsere Pressekonferenz abgeschlossen und der Koalitionsvertrag mit CDU, FDP und Freien Wählern ist unterschrieben. Und ich wollte mal schlicht dieses Forum missbrauchen, um mal zu fragen, ob es dazu Fragen oder Anmerkungen gibt. Ich kann vielleicht dazu sagen, dass ich eben dabei war bei dieser Pressekonferenz und dass der Superkonduktor das ordentlich gerockt hat. Ja, das versteht sich ja im Prinzip. Nee, ich wollte nur mal darauf hinweisen. Ist auch eine Gratulation erlaubt? Aber ja doch. Dann tue ich das hiermit. Danke kriegen wir auch relativ selten zu hören. Gut, dann offensichtlich scheint es keine weiteren Fragen oder Anmerkungen zu geben. Dann bleibt mir nur den Koalitionsvertrag zu verlinken und euch allen noch einen schönen Abend zu wünschen. Den wünsche ich dir auch. Und der Time ist am Mikro. Ja, eine kurze Anmerkung hätte ich schon. Ich hoffe, ihr habt viele Fotos gemacht, dass wir da morgen noch einen Blogbeitrag für NRW draus generieren können. Ich schicke dir den Dropbox-Link per DM. Super. Mir bitte auch. Die CDU will alle Fotos auch haben. Die haben sowas nicht. Und ich hätte gerne dann vom Jürgen, also vom Time Codex, den Artikel, damit ich den auf unser Blog dann so ein bisschen verzögert stellen könnte. Jo, dann hab ich den Slash wieder am Mikro. Bitteschön. Ja, Unsere Netzneutralität ist in Gefahr. Vielleicht stirbt sie in 7 Tagen, denn am 27. Oktober wird das EU-Parlament darüber abstimmen, wie nun mit diesem Telekom-Paket verfahren wird. In dem Telekom-Paket steckt drin, wir schaffen Roaming vielleicht ein bisschen ab. Das ist das Geschenk und der Preis dafür ist, dass bei der Netzneutralität Abstriche gemacht werden. Und das, also sagen wir mal so, die etablierte Vorzeichnung sieht so aus, so ist der Deal und nach außen hin verkauft werden soll das. Das ist der faire, ausgewogene Deal und freut euch, wir haben Roaming abgeschafft. Egal mit Netzneutralität, wir haben Roaming abgeschafft, Leute. Ist das nicht toll? Riesensieg. So wird das verkauft. Und da sollten wir natürlich zusehen, dass sich das nicht so in der Realität zuträgt, sondern tatsächlich Netzneutralität sich durchsetzen wird. Es ist denkbar schwierig und deshalb ist es halt sehr wichtig, dass möglichst viele Leute jetzt bei den EU-Abgeordneten per Telefon anrufen und sie darum bitten, dass die sich in jedem Fall für Netzneutralität einsetzen. Dafür müssten erstmal Änderungsanträge gestellt werden an dieses Telekom-Paket. Wenn man einen Änderungsantrag in dieser Phase, in diesem Parlament stellen möchte, muss man als Abgeordnete erstmal Unterstützer sammeln, ausreichend. Und das natürlich möglichst irgendwie fraktionsübergreifend oder so. Und genau das macht jetzt die Senficon, also unsere EU-Piratin. Und die reicht bis Mittwoch einen Änderungsantrag ein, der die originale Parlamentsposition, also pro Netzneutralität, wiederherstellt. Und wenn diese Änderungsanträge dann auf dem Tisch sind, gemeinsam mit diesem Telekom-Paket, dann wird darüber abgestimmt. Und da ist dann natürlich wichtig, dass die Änderungsanträge angenommen werden. Die brauchen eine 50% Mehrheit. Und das Worst-Case-Szenario sähe so aus, es werden keine Änderungsanträge eingereicht oder die besagte Mehrheit erhalten. Und damit steht dann nur im Raum die Frage, Telekom-Paket so wie es ist, annehmen oder ablehnen, und dann ist es auf jeden Fall besser, dass es abgelehnt wird. Und in diesem Sinne, das ist jetzt im Grunde genommen in diesem zweijährigen Kampf um Netzneutralität in der EU, diese Woche, die jetzt läuft, das ist das Wichtigste. Das ist der Showdown, das ist alles Entscheidende. Wenn man die letzten 1,5 Jahre dahingehend geschlafen hat, ist egal. Hauptsache diese Woche Engagement. Das ist die Devise. Wie man das am besten machen kann, ist ab Zeile 60 eingetragen. Und ich bitte euch alle, dass ihr wenigstens in dieser Woche da etwas Engagement zeigt. Wenn das jeder nur ein bisschen macht, dann werden wir in Summe da durchaus was erreichen können. Ja, ich danke dir sehr für dein Engagement und für den informativen Werbeblock. Jetzt wieder meine sich wiederholende Frage. Wer hat Fragen? Wer will ans Mikro? Niemand. Ja nun, dann habe ich jetzt hier noch eine Frage in Zeile 51, wo drin steht, was ist aus dem neuen Betriebssystem für die Politik geworden und aus dem Tool zur Basisbeteiligung, wo ich jetzt auch nicht weiß. Bufo, weißt du was dazu? Mir fällt da gerade nichts dazu ein. Mit dem Betriebssystem, ich denke, das zielt auf den BO ab, nehme ich mal ganz stark an. Ne? Ja, wir hatten ja früher mal den Slogan, dass wir ein Update für das politische System haben wollen. Ich weiß nicht, ob das da sich darauf bezieht. Für diesen Fall, also dass wir das alle richtig verstehen, was gäbe man denn da für eine Antwort? Wir haben das in der Rechtsabteilung ja nochmal besprochen und im Prinzip ist es ja wie folgt, es ist ja eine einstweilige Verfügung mal zustande gekommen, aber niemals das Hauptsacheverfahren angestrengt worden. Das heißt, im Prinzip werden wir uns jetzt wieder zusammensetzen und schauen, wie wir da weitermachen können, weil wenn es denn demjenigen, der dagegen vorgegangen ist, ja so wichtig gewesen wäre, dann hätte er auch ein Hauptsacheverfahren angestrengt und das scheint auszubleiben. Mhm. Also um einfach nochmal irgendwie auf die Sache mit diesem neuen Betriebssystem einzugehen. Ja, wir sind doch dabei an allen Ecken und Enden. Wir bringen Transparenz und gute Arbeit in die kommunalen Räte, in die Landtage. Wir haben Open Antrag, wo Bürger jederzeit irgendwas mit einbringen können. In keiner anderen Partei ist es so leicht, in irgendeiner Form Anträge an Vorstände oder an eine Versammlung zu stellen. Wir sind doch tatsächlich dabei und auch wenn irgendwie immer das mit der Mitmachpartei irgendwie belächelt wird, in welcher anderen Partei habt ihr als Basis oder überhaupt wir alle die Möglichkeit, uns dermaßen einzubringen wie in der Piratenpartei? Ich bin irgendwann mal 2009 auf meinen ersten Stammtisch gekommen und die Grundidee, mit der ich da überhaupt zuerst mal konfrontiert wurde, ist: Du bist unzufrieden mit irgendwas. Okay, wir haben hier eine Plattform. Wir schaffen die Möglichkeiten und die Tools, mit denen du die Ärmel hochkrempeln kannst, um irgendwas zu verändern. Und wie gesagt, da sind wir tatsächlich dabei. Vor einem halben Jahr oder vor 2 Jahren hätte noch keiner gedacht, dass wir Piraten mal in einem Stadtrat irgendwie an der Regierung sitzen mit der CDU zusammen. Ihr müsst halt einfach nur irgendwie was tun und den Willen dazu haben, irgendwas zu verändern. Es ist ein langer, steiniger Weg. Es sind die berühmten dicken Bretter zu bohren. Aber wenn ihr tatsächlich den Willen habt, um irgendwas zu verändern, dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit, zumindest einfach auf kommunalpolitischer Ebene da mal irgendwas zu tun. Sorry, in Rage geredet. War aber gut. Ja, zur Return auf Wirkungstreffer. Ja, wenn ich dazu auch ein Wort sagen kann, ich bin ja mit der Steffi im gleichen Kreisverband und das, was wir hier in der Kommunalpolitik erleben, ist, dass egal was Piraten in den letzten 2 Jahren durchmachen mussten, wir haben noch immer so einen gnadenlosen Vorsprung vor allen anderen Parteien hier vor Ort, was unsere Arbeitsfähigkeit angeht, was unsere Kommunikationsfähigkeit angeht. Was wir an einem Abend machen, da brauchen andere Parteien einen Monat für. Und sie schaffen es nicht so transparent und mit so viel Mitbeteiligung und dass so viele Leute mitreden können. Da sind wir noch immer weit, weit voraus. Und das ist ein Angebot, was ich auch hier gemerkt habe, wenn wir das den Menschen machen, das wird angenommen. Das unterscheidet sich angenehm von allen anderen Parteien. Auch eine offene Fehlerkultur, so schmerzhaft das manchmal ist. Aber wenn ich mir den Spruch, den wir uns immer wieder sagen hier, wenn ich mir bei anderen Parteien angucke, was da als Vorsitzender jahrzehntelang auf irgendwelchen Posten sitzt, das dürfte bei uns nicht mal Würstchen wenden gehen. So, und deswegen seid mal ein bisschen stolz auf die Piratenpartei, auf unsere Art, Politik zu machen und brennt dafür, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir machen können, für das, was wir tun und für das, was die Piraten, wofür die Piraten stehen, mal zu brennen und Werbung dafür zu machen, weil da warten tatsächlich Leute drauf. Ich fand das wunderschön, persönlich, und gebe weiter an Grumpy. Danke, ich wollte nur noch ganz kurz, danke übrigens Wirkungstreffer, ich lege noch schnell ein Brikett nach. Wir hatten vor 2 Wochen von den Grünen in Nordrhein-Westfalen deren NRW-Netzkongress in Bielefeld. Wir reden hier von der Grünen Partei, angefördert oder angeschoben durch die Fraktionen der Grünen auch im Landtag, namentlich halt Matti Bolte, denn Bielefeld ist die Stadt, wo der Mann her ist. Und interessant war halt von Anfang an Netzkongress. Es gab einen Slot, der hieß, was kann man von den Piraten lernen? Und man hatte Pads vorbereitet. Bis zur letzten Minute dieser Veranstaltung war nicht ein einziger Satz in irgendeinem der Pads. Das war Punkt 1, was mir aufgefallen war. Ich selber war nicht da. Ich weiß aber, dass mehrere Leute da waren. Auch vom Landesvorstand aus, hier von uns in NRW. Und sehr schön fand ich dann halt einfach, dieses räumliche Beispiel, in dem es halt hieß, vor Ort war eigentlich niemand mit Tablet oder gar mit Rechner am Start, sondern ganz klassisch Papier und Stift. Ich wollte jetzt nicht Bleistift sagen, halt Stift. Und das war's. Da war also, wenn überhaupt, fand die Interaktion nur in diesem Saal statt. Und ich muss sagen, das kriegen wir besser hin. Das sehe ich jetzt gerade genau hier in diesem Mumble-Raum. Und dafür möchte ich mich bei euch allen, die auch jetzt hier zuhören, ganz ehrlich bedanken und einen schönen Abend noch. Ach, danke, Grumpy. Jo, dann, Liga-Dealer, möchtest du auch noch was Motivierendes sagen? Ich habe gerade richtig gute Laune. Ja, ich sehe das absolut genauso wie meine drei Vorredner. Bräuchte gerne eine argumentative Verstärkung. Es gibt, wenn ich ein bisschen zur Seite schaue, dann auch den Peter Tauber bei der CDU, die FDP, die ihr Programm auch online stellt und Beteiligungsverfahren für Nichtmitglieder hat und die SPD, die ebenfalls Online-Beteiligung eingeführt hat, bis hin zur Wahl des Kanzlerkandidaten. Wie kann man das überhaupt vergleichen oder hinken die trotzdem Lichtjahre hinterher? Danke. Darf ich drauf antworten? Ja, wenn du gefragt wurdest, dann habe ich da kein Problem damit. Mir fällt spontan dazu was ein. In diesen Parteien herrscht ein ungemeiner Verdrängungswettbewerb. So, das ist vielleicht hier auf kommunaler Ebene noch mal sichtbarer als auf Landes- oder Bundesebene. Also ich kann jetzt auch nur von meiner tagtäglichen Wahrnehmung der Politik hier sprechen. So herrscht ein ungemeiner Verdrängungswettkampf. Da ist es schrecklich wichtig, wer als erstes im Artikel genannt wird, wer wo am Tisch sitzt. Damit können die sich Stunden unendlich viel Energie aufwenden. So, und selbst diese Online-Beteiligungsverfahren sind geprägt von genau diesen Mechanismen, diesen sozialen Mechanismen in anderen Parteien. Das heißt, soll jetzt nicht heißen, dass wir die besseren Menschen sind, aber wir haben einen anderen kulturellen Hintergrund. Wir sind Parteipolitik in der übergroßen Mehrzahl nicht gewohnt. Wir haben diesen Verdrängungswettbewerb einfach nicht im Kopf. Wir führen ihn anders. So, und der dritte Punkt ist einfach, wir sind kleiner. So, und es gibt weniger Fleischtöpfe, um die sich die Leute inzwischen prügeln müssen. Und das macht das Arbeiten in der Piratenpartei auch derzeit zumindest hier ungemein angenehm. Ja, wunderbar. Dann gebe ich weiter an den Slash, der schon lange am Mikro steht und sich jetzt die ganze Zeit unsere Motivationstiraden anhören musste. Um damit weiterzumachen. Was ich da sagen möchte, ich finde es erstmal großartig. Ich finde es großartig, dass jemand so der Schuh drückt, was das Thema neues Betriebssystem entwickeln und Tool zur Basisbeteiligung angibt. Der normale Weg bei der Piratenpartei ist der, dass man sich dazu entsprechende Arbeitsgemeinschaften sucht und man wird in unserem Fall auch fündig. Es gibt eine Arbeitsgemeinschaft, die kümmert sich darum, das Beschließen weiterzuentwickeln. Das ist die PG-Basisentscheid. Den Link poste ich gleich in den Mammel-Chat. Und es gibt eine Arbeitsgemeinschaft, die das Diskutieren weiterentwickeln möchte. Und jetzt folgt der Link in den Mumble-Chat. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, wenn das Thema euch interessiert, packt da an. Da trefft ihr gleichgesinnte Personen und dann kommt man gemeinsam einfach besser voran. Alles klar. So, dann gucke ich jetzt mal noch mal kurz. Ich habe gerade noch mal durchs Pad gescrollt. Ich sehe gerade keine neue Frage mehr eigentlich. Dann können wir, glaube ich, an der Stelle... Ich überlege gerade. Bufo, hast du noch Fragen? Nein, Christoph Grüner ist da. Ja, an den Vorredner. Ich glaube, du hast die Links bloß in den Mumble-Chat vom Saal-Mikrofon reingetan, weil ich habe ihn nicht gesehen. Ich glaube, das stimmt. Sie sind allerdings auch im Pad. Also im Protokoll-Pad von heute. So, jetzt 52. Dankeschön. So, ich hebe noch einmal zu meinem Dozieren an. Ich sehe niemanden mehr am Saalmikro gerade. Jetzt, ich sehe gerade im Pad nichts mehr. Bufo, hast du noch Fragen? Ich hatte das jetzt letzte Woche schon mal so gemacht, dass ich den Bundesvorstand mal frage, ob der Fragen hat. Hat er Fragen? Also ja, in der Tat, wo wir gerade hier so schön motiviert sind, ich würde gerne mal in die Runde fragen, was euer aktuelles, hoffentlich noch nicht allzu lange Heeres, scheiße, Entschuldigung. Egal, zurückliegendes. Zurückliegendes, vielen Dank. jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Wann wart ihr das letzte Mal von eurer Partei begeistert oder wann habt ihr das letzte Mal irgendwas Cooles erlebt? Oder vielmehr ist die Frage, was hat euch irgendwie motiviert, begeistert und wann hattet ihr zum letzten Mal wieder so richtig Bock? Nur nicht alle auf einmal. Also, ja, ich bin ja Basis. Da kann ich ja kurz mal sagen, ich glaube, das letzte Mal so richtig hardcore begeistert oder motiviert für Arbeit war ich eigentlich nach dem LPT Bayern. Ich war da sehr zufrieden mit dem Leitantrag, der da beschlossen wurde, oder Root-Antrag oder wie man ihn auch immer nennen möchte, und habe mir den dann zu Hause sofort rausgecopy-pastet und habe seitdem begonnen, damit Programm zu machen. Also ich habe quasi jetzt ein Pad, wo ich aufgrund dieser beschlossenen Leitsätze sukzessive immer mehr ergänze, immer mehr einpflege, immer mehr bearbeite, und seitdem, das war das letzte Mal, wo ich richtig gut motiviert war. Also zumindest das letzte Mal, an das ich mich gerade spontan erinnern kann. Thomas? Ich höre dich nicht. In Niedersachsen müssen die immer Münzen nachhaken. Thomas? Ups, Moment, jetzt hat Thomas, nachdem wir dich leider immer noch nicht hören, gebe ich mal kurz an den Utzer weiter. Ach, der Utzer wollte nur anmerken, dass in Niedersachsen wahrscheinlich doch noch getrommelt wird. Thomas? Immer noch nicht. Er hat in Patchat geschrieben, TTIP-Demo in Berlin. Stimmt, das war ziemlich cool. Slash. Im EU-Parlament die erfolgreiche Annahme von Julia Reders Urheberrechtsberichts. Stimmt, auch ein schöner Punkt. Was mir noch einfällt, auch etwas länger her, war die Vogelfutternummer damals in Chemnitz und das sehr schöne Presseecho danach. Jetzt nicht so scheu, traut euch ans Mikro. X Wolf. Pirat war geil. Bitte? Der Piratisierer letztes Wochenende. Oh ja, der war auch schön. Oh ja, richtig. Also TTIP Berlin war eine ganz großartige Geschichte, hat Thomas völlig recht. X-Wolf, genau, der Piratisierer war klasse zur VDS, zum VDS-Beschluss. Auch eine schöne Sache. Also es gibt schon Aktionen, die einem doch noch zeigen, dass wir noch da sind und dass wir doch einiges noch tun und sichtbar sind. Mir fallen da irgendwie Dutzende Sachen ein. Also zum Beispiel, als ich heute mit Gordon vom P-Shop telefoniert habe und er mir gesagt hat, dass es einen P-Shop-Verkauf beim LPT NRW geben wird, in Klammer Werbeblock, als ich heute Morgen angefangen habe, eine Aktion zu planen und jede Menge Leute begeistert mitgemacht haben und jeder irgendwie loswütend, um Dinge zu tun. So ist das eigentlich permanent. Ich bin hauptsächlich motiviert, wenn Leute mitziehen, um irgendwelche Ideen zu verwirklichen. Und natürlich motivieren mich auch meine lieben Vorstandskollegen. Das ist jetzt schön gesagt. Ja, dann Dankeschön gleichfalls. Ich fussel ja nicht. Was ist denn du los? Ich gebe mal erstmal einen Slash weiter, bevor da weitere überraschende Geräusche kommen. Dass unser Piratenkandidat in Witten 10,5% geholt hat und dass die Piratenpartei Island seit mindestens 8 Monaten ungefähr bei 30% ist und damit solide stärkste Partei in Island ist. Die Wahlen da sind in knapp 1,5 Jahren. Oh, nicht zu vergessen die tschechischen Piraten, die auch ziemlich gerockt haben. Und die Tatsache, dass es in Kanada auch Piraten gibt, die irgendwie gerade gestern eine Wahl hatten und ich leider nicht weiß, wie die abgeschnitten haben, aber trotzdem finde ich es cool. Die Witten-Kampagne war extrem motivierend, das stimmt schon. Vor allem, weil halt Witten jetzt nicht unbedingt vielleicht setze ich mich das böse in die Nessel, aber Witten ist jetzt nicht so ein Ort, an dem man intuitiv eine extrem hohe Piratenwählerquote vermuten würde. Sondern Witten hat einfach gezeigt, man kann mit dem kleinen 1x1 und wenn man 1-2 Sachen sehr richtig macht, einfach extrem schnell, extrem viele, extrem gute Sachen umsetzen. Das fand ich besonders motivierend an Witten. Oh, und weil der Herr Ochsenfurt gerade im Mumble-Chat fragt, ob überhaupt auch mal was durchgesetzt wurde. Wirkungstreffer, bist du noch da? Sie haben geläutet, Herrin. Dann hau mal raus, was ihr so im Kreistag alles Cooles treibt. Los, Scherge, hau mal raus. Ja, es waren die kleinen Triumphe. Einmal haben wir im Kreishaus Freifunk. Zum anderen hat der Rhein-Erft-Kreis ein kommunales Integrationszentrum, für das wir 500.000 Euro im Jahr ausgeben. Und das kommunale Integrationskonzept, um die Landesförderung zu bekommen, war ein furchtbarer Wischwasch aus dem Sozialkundebuch abgeschrieben. Und wir haben als Piraten, fast als Einzige in diesem Kreistag, echt hart genervt. Und jetzt ist das kommunale Integrationszentrum auch für Menschen ohne Aufenthaltsstatus zuständig und koordiniert die Flüchtlingshilfe im Rhein-Erft-Kreis. Also letzteres war so mit der größte Erfolg, den wir da durchgebracht haben. Alles andere sind so kleinere technischere Geschichten. Wir sind halt in der Opposition. Programmierwettbewerb für die kreiseigenen Schulen, Einsatz von Drohnen in der Kreisverwaltung, dass da überhaupt erstmal ein Handbuch geschrieben wird, wo auch solche Dinge wie Datenschutz drinstehen, Ablehnung von Pre-Crime-Verfahren bei Polizeieinsätzen, ja. Und nicht zu vergessen das Jugendzentrum Elsdorf. Ach stimmt, das Jugendzentrum Elsdorf, für das wir 15.000 Euro generieren konnten, weil wir bei den richtigen Stiftungen angefragt haben und die politisch vernetzt haben. Die haben jetzt einen integrativen Kindermittagstisch, in dem Flüchtlingskinder und deutsche Kinder gemeinsam kochen lernen. Und da sind jetzt noch nicht die Städte mitgenommen, wo wir echt auch was erreicht haben. Beispielsweise 25.000 Euro Budget für Freifunk in Hürth. Und jetzt kommen wir zu den Steuerhebesätzen in Kerpen. Da wird es dann zu langweilig. Okay, ich will jetzt heute nichts über Steuern hören. Ich gebe noch an Grumpy und schließe dann um 22 Uhr, also in einer Minute, das Saalmikro. Aber Grumpy erstmal. Ich wollte genau den Punkt, den der Wirkungstreffer aufgegriffen hatte mit dem Freifunk, kurz auf die Landesebene spiegeln. Ja, solche Sachen dauern ein bisschen. Das hat jetzt mehr oder weniger 2 Jahre im Landtag NRW gedauert, dass schlussendlich halt Rot und Grün der Meinung waren, sich einem Freifunk-Förderantrag anzuschließen und obendrein in Nordrhein-Westfalen, also den Freifunkinitiativen, dann demnächst auch offiziell die Dächer der Landesinstitutionen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stehen, nach entsprechenden Besprechungen und Voraussetzungen und Klärungen. Aber das ist, finde ich, einfach so ein Beispiel, wo ich sagen kann, da zieht das A mit der Technik und B mit dem Sharing, Scaring für alle drumherum. Okay, tschö. Ja, dann sag ich mal, es ist 22 Uhr, das Zahlmikro ist leer. Ich gucke noch einmal, wenn ich gerade, weil ich gerade noch Lust habe, ins Pad. Was haben wir denn da? Nichts mehr wirklich. Passt. Dann können wir jetzt guten Gewissens heute einmal mit einer sehr positiven Grundtendenz die heutige Buchesprechstunde beenden. Und ich verabschiede mich von euch allen, weil ich nämlich noch bis um circa 2 Uhr hier sitzen werde und Papierkram durcharbeiten, halb Partei, halb Job. Und wünsche euch allen einen schönen Abend und bis morgen. Ja, vielen Dank für eine ziemlich coole Sprechstunde heute. Ja, musst du mir nicht danken. Das war deine Frage und viele andere gute Fragen, die da heute gut funktioniert haben. Danke für die Moderation.